Achtes Buch. Achtes und neuntes Kriegsjahr. 51 und 50 vor Christus. Mit dem Feingefühl des Stilisten beschließt Caesar nach der dramatisch anmutenden Schilderung des gefährlichen Aufstandes des Vercingetorix seine Kommentarien. Sein Freund Aulus Hirtius setzt sie fort mit dem Bericht der Ereignisse der Jahre 51 und 50 vor Christus. Das hier und dort noch aufflackernde Feuer der Empörung wird von Caesar im Keime erstickt. Seine Unterwerfung Aquitaniens vollendet die Eroberung des großen und reichen Galliens. Das Jahr 50 vor Christus dient nur noch der Befriedung des Landes. Durch Milde gewinnt Caesar schnell die Unterworfenen. Bei erträglichen Lasten wird die neue römische Provinz geschont. Eine kurze Reise, die Caesar nach Oberitalien unternimmt, gleicht einem Triumphzug. Begeistert huldigen Städte und Dörfer dem beliebten Sieger. Rasch kehrt Caesar nach Gallien zurück und hält eine prächtige Heerschau seiner Legionen ab. Mitten im Bericht über die dem Bürgerkrieg unmittelbar vorausgehenden Ereignisse bricht Hirtius sein Buch plötzlich ab. Ende.